Und was hat er unter der Haube? 490? Nein, nein, 450. Das ist zu wenig. Wir brauchen 500. Um noch schneller im Formel-1-Wagen im Kreis zu fahren. Rennsport, Big Business und lebensgefährliche Spiele großer Jungs, archaisches Kräftemessen oder wie Formel-1-Wagenfahrer James Hunt im Film Rush über diese schnellen Kisten sagt, ist doch bloß ein Sarg. Durch den leistungsfähiger Kraftstoff fließt und der 270 Kilometer pro Stunde schnell ist. Wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich eine Bombe auf Rädern. Nürburgring 1976. Regisseur Ron Howard zeigt in Rush den legendären Kampf zwischen Niki Lauda, gespielt von Daniel Brühl, und James Hunt, Tordarsteller Chris Hemsworth, kurz nachdem Niki Lauda seinen verheerenden Unfall hatte, den er mit schwersten Verbrennungen überlebte. Schnell saß er dann wieder im Cockpit seines Wagens. Ron Howard zeigt seine Rennwagenfahrer als Wahnsinnige und Träumer, als Menschen, die bereit sind, für ihre Besessenheit zu sterben. Das wird in Rush weder denunziert noch glorifiziert, sondern solide wie packend erzählt. Im Mittelpunkt komplexe, spannende Charaktere, und das ist nun wirklich eine Menge mehr, als das brüllende Blockbuster-Kino sonst bietet. Rush von Ron Howard, empfehlenswert. Explorer, hier ist Houston. Houston, ich höre. Mission abbrechen. Routinemission im All. Der altgediente Astronaut Kowalski, George Clooney, und das Greenhorn, die Ingenieurin Ryan Stone, die machen Wartungsarbeiten im Orbit, außerhalb des Shuttles. Plötzlich fliegen Trümmerteile durchs All. Die Katastrophe. Kontakt zur Erde reißt ab. Stone und Kowalski nur durch ein dünnes Kabel verbunden, schwerelos, hilflos im Raum. Das ist die Geschichte von Alfonso Cuarons 3D-Film Gravity, aus dem zwei Personen, allerdings wird bald ein Ein-Personen-Stück. Eine Frau im All, hört mich jemand? Die versucht, auf die Erde zurückzukommen. Nur das, keine Aliens, keine monumentalen Schlachten zwischen Raumkreuzern, nur ein Mensch, verloren im Raum. Kino, das ist Bewegung, Bewegung im Raum, hier in Gravity, im grenzenlosen, unendlichen All. Um das zu erzählen, braucht man kein 3D. Das haben Odyssee im Weltraum und die anderen Klassiker des Science-Fiction-Genres bewiesen. Aber Alfonso Cuarón zeigt, dass 3D-Kino eine berauschende Erfahrung bieten kann, wenn die Dreidimensionalität, wie bei Avatar beispielsweise oder jetzt bei Gravity, zum integralen Bestandteil der Geschichte geworden ist. Wir spüren in der ersten Viertelstunde des Films, wenn wir quasi noch nicht gewöhnt sind an diese 3D-Bilder des Alls, Grenzenlosigkeit, die keinen Halt, keine Begrenzung findet. Eine Urangst wird bei uns freigesetzt. Was soll der Mensch da draußen eigentlich, wo es keinen Boden unter den Füßen gibt? So entsteht über sinnliche Empfindung die Identifikation mit der Hauptfigur Ryan, die verloren geht im All. Hier wird Kino einzigartig zur Körpererfahrung. Was für ein Science-Fiction-Film. Gravity von Alfonso Cuarón. Magisch. Ein Meisterwerk. Achtung, Jungs! Jetzt seid ihr dran! Liberace haut in die Tasten, das Publikum geht mit. Hey! Liberace, der Show-Superstar, der in den 1970er Jahren ein hedonistisches Leben in Luxus und Pomp führte. Seine Villa zierten allein 30 Pianos. Ein begnadeter Entertainer, der den Sex mit jungen Männern liebte. Liberace, Steven Soderberghs Film, heißt im Original Behind the Candelabra, hinter dem Kronleuchter, also der Bereich, in den das Licht des Glamours nicht mehr fällt. In diese Schattenbereiche, auch der Beziehung zwischen Liberace und seinem viel jüngeren Liebhaber Scott, schaut Steven Soderbergh in seinem Film. Es wirkt wie eine Satire, wenn Soderbergh die unendlichen Anstrengungen von Liberace und seinem geliebten Scott zeigt, Homosexualität zu verbergen und eine Illusion von ewiger Jugend sowie eines quasi nachgelifteten Lebens zu präsentieren, mittels Skalpell, einer Pillenarmada und viel, viel Geld. Und dann, Jack, möchte ich mit Ihnen noch gern besprechen, was wir bei Scott machen lassen. Alles ist machbar. Michael Douglas und Matt Damon als schwules Paar geben in Steven Soderberghs Liberace eine grandiose Performance mit geföhntem Haar überm Pelzmantel. Doch Soderbergh vermeidet jedes Tuntenklischee, wenn er diese absurde, wie in ihrem Kern brutale Glitzer- und Glamour-Welt zeichnet. Er nimmt vielmehr die Lebens- und Sexgier dieses alten Entertainers und den Wunsch seines jungen Liebhabers, vom Luxuskuchen abzubeißen, ernst. Und so wird Liberace zu einer bösen und überzeugenden Metapher auf die Abgründe des Show- und Filmgeschäfts. Liberace von Steven Soderbergh. Herausragend.